Bei solchen Selbstgesprächen traf ihn Zosimow an, der in Praskowja Pawlownas Wohnzimmer geschlafen hatte. Er wollte nach Hause gehen und sich vorher noch einmal den Kranken ansehen. Rasumichin teilte ihm mit, dass der wie ein Murmeltier schlafe. Zosimow ordnete an, ihn nicht zu wecken, bis er von selbst aufwache, und versprach, zwischen 10 und 11 wiederzukommen. »Wenn er nur zu Hause bleiben wird«, meinte er bedenklich. »Sowas. Man hat noch nicht einmal Macht über seinen Patienten und soll ihn kurieren. Weißt du, ob er zu denen gehen wird oder kommen die hierher?« »Ich glaube, die kommen her«, antwortete Rasumichin, der den Zweck der Frage verstanden hatte. »Und sie werden sicher über ihre Familienangelegenheiten sprechen. Ich gehe fort. Du als Arzt hast selbstverständlich mehr Rechte als ich.« »Ich bin doch kein Beichtvater. Ich werde kommen und wieder weggehen. Ich habe auch noch was anderes zu tun.« »Mich beunruhigt eins«, unterbrach ihn Rasumichin mit verdüstertem Gesicht. »Ich habe ihm gestern in der Trunkenheit unterwegs allerhand Dummheiten erzählt. Allerhand. Unter anderem auch, dass du fürchtetest, er könnte seinen Verstand verlieren.« »Du hast es gestern auch vor den Damen ausgeplaudert. Ich weiß, dass es dumm war. Wenn du willst, kannst du mich dafür verprügeln. Aber sag, hast du wirklich an etwas Bestimmtes in der Richtung gedacht?« »Ach, Unsinn. Was soll ich Bestimmtes gedacht haben? Du hast ihn mir doch selber als einen Monomanen geschildert, als du mich zu ihm brachtest. Nun, und gestern haben wir dort oben bei ihm noch mehr Öl ins Feuer gegossen. Das heißt eigentlich nur du mit deinen Erzählungen von diesem Anstreicher. Ein schönes Gespräch, wenn vielleicht gerade damit seine Verwirrung zusammenhängt. Wenn ich alles genau gewusst hätte, was damals im Polizeibüro vorgefallen war und dass ihn dort irgendeine Kanaille mit diesem Verdacht gekränkt hatte, dann hätte ich gestern ein solches Gespräch nie und nimmer zugelassen. Diese Monomanen machen doch aus einem Tropfen einen Ozean und glauben, in wachem Zustand die unsinnigsten Dinge zu sehen. Wie ich mich erinnere, ist mir gestern aus der Erzählung von Samjotow die Sache zur Hälfte schon klar geworden. Aber das ist ja noch gar nichts. Ich kenne einen Fall, wo ein Hypochonder, ein 40-jähriger Mann, nicht imstande war, den tagtäglichen Spott eines 8-jährigen Bengels bei Tisch zu ertragen und ihn deshalb ermordete. Und hier nun, er, der Zerlumpte, vor einem geschniegelten, unverschämten Polizeikommissar. Dazu die beginnende Krankheit und so ein Verdacht. Einem schon gereizten Hypochonder gegenüber, mit einer rabiaten, exklusiven Eigenliebe. Vielleicht sitzt gerade hier der ganze Ausgangspunkt der Krankheit. Nun ja, aber zum Teufel.